Sacrifice gelassen und genossen. Regierungswechsel hat es in der Geschichte schon oft gegeben, auch in der Geschichte unseres eigenen Volkes. Es ist aber sicher noch kein Wechsel einer Regierung von so tiefgreifenden Folgen begleitet gewesen wie der vor 8 Jahren. Die Lage des Reiches war damals eine verzweifelte. Man hat uns nicht gerufen, in einem Augenblick die Führung der Nation zu übernehmen, da diese in einem großen Emporstieg begriffen zu sein schien, sondern man gab uns die Macht unter dem härtesten Zwang, den es geben konnte, nämlich unter dem Druck der Einsicht, dass an sich alles verloren war und dass in den Augen der Bestgesinnten dies vielleicht noch ein letzter Versuch sein konnte, in den Augen Überwollender damit endgültig auch die nationalsozialistische Bewegung zum Scheitern verdammt sein würde. Die Folge der damaligen Situation musste, wenn es nicht gelang, das deutsche Volk wie durch ein Wunder zu retten, einen katastrophalen Ausgang nehmen. Denn schon 15 Jahre vorher war der Weg nach unten ein ununterbrochener. Allerdings war diese Situation selbst ja nur das Ergebnis des Weltkrieges und des Ausgangs des Weltkrieges, unseres eigenen inneren politischen, moralischen und damit auch militärischen Zusammenbruchs. Es ist daher gerade an einem solchen Tag wichtig, uns wieder zurückzubesinnen auf die Ursache dieses ganzen nationalen Unglücks. Was war der Grund zum Weltkrieg? Ich möchte das nicht auf das persönliche Gebiet schieben. Darüber ist zu viel bereits an Abhandlungen geschrieben worden. Amerikanische Doktoren haben im Auftrag des derzeitigen Präsidenten Roosevelt die Ursache des Weltkriegs untersucht und dabei festgestellt, dass es sich nicht um ein deutsches Verschulden handeln konnte. Persönlichkeiten spielen in so großen zeitgeschichtlichen Augenblicken nur dann eine Rolle, wenn sie wirklich als überragende Erscheinungen in den Bannkreis der Umwelt treten. Das war damals nicht der Fall. Weder auf der deutschen noch auf der anderen Seite befanden sich Persönlichkeiten von überragendem Format. Es konnte also der Grund an sich gar nicht im Versagen oder auch nur im Wollen Einzelner liegen, sondern die Ursachen waren tiefere. Keine Ursache zum damaligen Krieg konnte zunächst die deutsche Staatsform sein. Denn Deutschland war schon eine Demokratie, und zwar was für eine. Streng kopiert nach den Vorbildern des Auslandes, des Westens. Eine Kompromisslösung zwischen Monarchie und parlamentarischer Demokratie, also sogenannte konstitutionelle Monarchie mit praktisch parlamentarischer Führung. Dieser Staat also konnte in seiner Staatsform wirklich nicht die Ursache zum damaligen Krieg der Demokratien gegen das damalige Reich sein. Deutschland als politischer Faktor gesehen, der Welt gegenüber, konnte schon mehr Grund abgeben. Denn nach jahrhundertelanger Zerrissenheit und damit gleich bedeutender Ohnmacht haben sich endlich die deutschen Stämme und Staaten, wenn auch mehr äußerlich gesehen, zusammengefügt zu einem neuen Staat, zu einem Reich und haben damit in Europa naturgemäß ein neues Kraftelement, dem sogenannten Gleichgewicht der Kräfte, eingefügt, das verständlicherweise als Fremdkörper empfunden wurde. Noch zwingender war vielleicht die Abneigung gegenüber dem damaligen Reich als wirtschaftlicher Faktor. Während jahrhundertelang Deutschland seine wirtschaftliche Not zu beheben versuchte, indem es entweder die Menschen allmählich verhungern ließ oder sie zur Auswanderung zwang, begann das damalige Deutschland nunmehr steigend mit der Konsolidierung seiner politischen Macht, sich auch zu einer wirtschaftlichen zu entwickeln. Das heißt, statt Menschen zu exportieren, Waren zu exportieren und sich damit die notwendigen Absatzmärkte auf der Welt sicherzustellen. Ein Vorgang, der von unserem Standpunkt aus gesehen natürlich und recht war, vom Standpunkt anderer allerdings als ein Eingriff in ihre heiligsten Domänen empfunden wurde. Wir kommen da gleich zu dem Staat, der diesen Eingriff als unerträglich empfand, England. 300 Jahre lang vor dem hat England allmählich sein sogenanntes Weltreich gebildet. Nicht gebildet durch den freien Willen oder durch die übereinstimmenden Kundgebungen der Absicht oder Anschauungen der Betroffenen, sondern 300 Jahre lang ist dieses Weltreich zusammengeschmiedet worden nur durch Gewalt. Krieg um Krieg wurde geführt, Volk um Volk wurde seiner Freiheit beraubt, Staat um Staat wurde zerbrochen, um endlich dieses Gebilde zu schaffen, das die britisches Imperium heißt. Dabei war die Demokratie überall nur eine reine Maske. Hinter der Demokratie steht in Wirklichkeit die Völkerbeherrschung im Großen und die Menschenunterdrückung und Knebelung im Einzelnen. Dieser Staat kann es heute nicht wagen, seine Glieder wirklich abstimmen zu lassen, ob sie jetzt nach jahrhundertelanger Bearbeitung etwa bereit wären, freiwillig Glieder dieser Weltgemeinschaft zu sein. Im Gegenteil, ägyptische Nationalisten, indische Nationalisten, sie wandern zu Tausenden in die Kerken und in die Gefängnisse. Konzentrationslager sind nicht in Deutschland erfunden worden, sondern Engländer sind die genialen Erfinder dieser Idee. Sie haben mitgeholfen, durch derartige Institutionen anderen Völkern allmählich das Rückgrat zu zerbrechen, den nationalen Widerstand aufzulösen, ihn zu zermürben und endlich die Völker geneigt zu machen, dieses britische Joch der Demokratie zu übernehmen. Dabei war allerdings noch ein gewaltiges Mittel, das Mittel der Lüge, der Phrase und damit der Propaganda. Es gibt ein Sprichwort, das besagt, dass wenn der Engländer von Gott spricht, er Cartoon meint. Und es ist auch heute so. Wenn man bedenkt, wie fromm und gläubig nach außen hin Menschen tun, die eiskalten Herzen Volk um Volk in einen Kampf hineintreiben, der nur ihren materiellen Interessen dient, dann kann man nur sagen, selten ist die menschliche Heuchelei zu einer solchen Höchstleistung gediehen, wie dies beim heutigen Engländer der Fall ist. Jedenfalls aber war das Ergebnis eines 300-jährigen, blutbedeckten Weges, wenn die britische Geschichte zurückblickte. Die Tatsache, dass 46 Millionen Engländer im Mutterland heute rund ein Viertel der Erdoberfläche beherrschen, raummäßig und auch menschenmäßig. Das heißt, dass auf 46 Millionen Menschen rund 40 Millionen Quadratkilometer Raum kommen. Es ist das wichtig, meine Volksgenossen, dass wir das immer wieder in die Welt hinausschreien, weil unverschämte demokratische Lügner auftreten und behaupten, die sogenannten autoritären Staaten wollten die Welt erobern, während in Wirklichkeit die Welteroberer unsere alten Feinde sind. Dieses britische Weltreich hat auf den Wege seiner Entstehung nur einen einzigen Strom von Blut und Tränen hinterlassen. Es beherrscht heute ohne Zweifel einen gewaltigen Teil der Erde. Allein auch jetzt Beherrschung nicht etwa nur durch die Macht einer Idee durchgeführt, sondern im Wesentlichen durch die Macht der Gewalt, Und soweit es die Gewalt nicht reicht durch die Macht kapitalistischer oder wirtschaftlicher Interessen. Wenn wir uns dieses sonderbare Entstehen des britischen Weltreichs vor Augen halten, dann wird der Prozess selbst nur verständlich durch die Tatsache des vollkommenen Ausscheidens des europäischen Kontinents als geschlossener Faktor dieser Entwicklung gegenüber. Und dieses Ausscheiden wurde vor allem dokumentiert durch das Ausscheiden des Deutschen Reiches. 300 Jahre lang hat es ein Deutschland praktisch nicht gegeben. Während die Briten wohl von Gott redeten, aber ihre wirtschaftlichen Interessen im Auge hatten, hat das deutsche Volk aus einer Überspanntheit religiöse Streitfragen zu einer solchen Bedeutung erhoben, dass es dafür jahrhundertelang blutige Kriege führte. Etwas, was mit die Voraussetzung war für die Möglichkeit der Entstehung des britischen Weltreichs. Denn in ebenem Maße, in dem die deutsche Nation ihre Kraft so im Inneren zu verbrauchen begann und allmählich praktisch damit auch als Machtfaktor nach außen ausschied, in ebenem Maß konnte selbstverständlich England basierend auf dieser neu sich bildenden europäischen Unordnung in aller Ruhe sein Weltreich zusammenräubern. Aber nicht nur Deutschland war in diesen drei Jahrhunderten praktisch ausgeschieden vom Wettbewerb auf dieser Erde. Das gleiche galt auch von Italien. Ähnliche Erscheinungen wie in Deutschland, dort weniger religiöse Art, dafür aber staatliche Art, dynastische Art. Und wieder aus anderen Gründen auch das Ausscheiden einer weiteren großen Nation in Ostasien, die ebenfalls seit nun fast 400 Jahren sich von der übrigen Welt allmählich abzusetzen begann und den eigenen Lebensraum nicht mehr als wesentlich beachtete und sich in eine freiwillige Zurückgezogenheit versenkte. So entstand besonders in Europa eine Kräfteordnung, die England als sogenanntes Gleichgewicht der Kräfte bezeichnete. Das heißt in Wirklichkeit eine Desorganisation des europäischen Kontinents zugunsten des britischen Inselreichs. Und daher war es auch das Ziel der britischen Politik seit Jahrhunderten, diese Desorganisation aufrechtzuerhalten. Natürlich nicht unter dem Wort Desorganisation, sondern unter einem schöneren Wort wieder. Man spricht, wie gesagt, auch nicht von Cartoon, sondern man sagt Gott. Man redet nicht von Desorganisation Europas, sondern man redet vom Gleichgewicht der Kräfte. Dieses sogenannte Gleichgewicht der Kräfte, das heißt die wirkliche innere Ohnmacht Europas, hat es England ermöglicht, immer wieder von Fall zu Fall und je nach Bedarf Staat gegen Staat auszuspielen und dadurch die europäischen Kräfte stets in inneren Kämpfen zu verkehren, um seinerseits nun in aller Ruhe in verhältnismäßig widerstandsarme Räume der übrigen Welt vorzustoßen. Und doch, wenn man heute noch spricht von einer Weltmacht England oder vom England als Herrn der Welt, so ist das nur noch ein Wahn. England ist zunächst schon im Inneren, trotz seiner Welteroberung, der sozial rückständigste Staat, den es wohl in Europa gibt. Sozial rückständig, das heißt ein Staat, dessen gesamte Ausrichtung nach den Interessen einer verhältnismäßig kleinen und dünnen Oberschicht hin erfolgt und der mit dieser Oberschicht des verbündeten jüdischen Genossenschaft. Die Interessen der breiten Massen spielen bei der Ausrichtung dieses Staates überhaupt keine Rolle. Auch hier behilft man sich mit Phrasen. Man redet von Freiheit, man redet von Demokratie, man redet von den Errungenschaften eines liberalen Systems und versteht darunter doch nichts anderes als die Stabilisierung des Regimes einer Gesellschaftsschicht, die es möglich macht, dank ihrem Kapital die Presse in ihre Hand zu bekommen und zu organisieren und zu dirigieren und damit die öffentliche Meinung zu bilden. So ist es möglich, dass in einem Staat, der über die größten Reichtümer der Erde verfügt, den gigantische Lebensräume zur Verfügung stehen, der im Gesamten gesehen kaum einen Menschen auf den Quadratkilometer besitzt. So ist es möglich, dass in einem so von der Natur gesegneten Gebilde Millionen Menschen an diesen Segnungen keinerlei Anteil haben, sondern armseliger leben als die Menschen in irgendeinem unserer übervölkerten mitteleuropäischen Staaten. Das Land, das für einzelne wenige ein Paradies ist für viele, das heißt für die Masse in Wirklichkeit, nur ein laufendes Elend. Elend in der Ernährung, Elend in der Kleidung, Elend vor allem in der Wohnung, Elend in der Sicherheit des Verdienstes, Elend in der gesamten sozialen Gesetzgebung. Und wenn heute plötzlich ein britischer Arbeitersekretär, der aber nebenbei als Oppositioneller von Staat wegen bezahlt wird, wenn der nun auftritt und sagt, England wird nach diesem Krieg, nach seinem Sieg, beginnen müssen, soziale Fragen in Angriff zu nehmen und soziale Probleme zu lösen. Wir werden uns auch um die breite Masse kümmern müssen. Dann kann ich diesem Sekretär nur sagen, das ist bei uns schon längst gesehen. Es ist nur für uns interessant, weil es eine Bestätigung unserer Behauptung ist, dass England in Wirklichkeit das sozial rückständigste Land der Welt ist. So ist also zunächst nach innen gesehen dieser gigantische Reichtum nach außen eigentlich ein unfruchtbarer, wenn man von einigen wenigen Menschen absieht und die breite Masse zum Vergleich heranzieht. Aber auch nach außen ist diese Weltbeherrschung doch nur mehr ein Schein. Die Welt hat neue Zentren erhalten. Riesenstaaten sind entstanden, die von England weder angegriffen, ja nicht einmal bedroht werden können. Die ganze britische Weltbeherrschungsidee basiert noch darauf, immer wieder Fremde bekommen zu können, um gegen den Kontinent vorzugehen. Allein außerhalb dieses europäischen Kontinents oder weit über diesen Kontinent hinaus sind große Staatengebilde entstanden. Und diese Staatengebilde sind überhaupt unangreifbar für England. Die britische Diplomatie kann höchstens durch ein geschicktes Lavieren, durch den Versuch des Ausspielens anderer Kräfte, dort ihre Stellung zu halten versuchen. Das heißt also, sie muss schon jetzt versuchen, das sogenannte Gleichgewicht der Kräfte in Europa zu einem Gleichgewicht der Kräfte in der Welt zu erheben. Mit anderen Worten, Weltstaaten gegeneinander auszuspielen, um noch den Schein wenigstens einer Weltmacht aufrechtzuerhalten. In Europa selbst aber hat das Erwachen der Völker die sogenannte Gleichgewichtstheorie, das heißt das Prinzip der Desorganisation des Kontinents, bereits beseitigt. In diesem desorganisierten europäischen Kontinent ist die Volkswerdung und damit die Bildung des neuen Reichs der deutschen Nation gestoßen. Im Süden von uns, wie Italiens, neue Elemente sind damit gekommen, die dieses Gleichgewicht der Kräfte als eine Chimäre erscheinen lassen. Es existiert nicht mehr. Und allerdings, darin sehen wir nun wirklich den tiefsten Grund zum Weltkrieg. Seit 1871, seit sich die deutschen Stämme zu organisieren begannen und unter der Führung eines genialen großen Staatsmanns wieder ein Reich bildeten, seit also die an sich schon langsam sich ankündigende nationale Wiedergeburt des deutschen Volkes die staatliche Einheit fand, seitdem begann England dieses neue Gebilde mit seinem Hass zu verfolgen. Schon 1871, ja schon 70 sofort nach der Schlacht von Sedan, begannen britische Zeitungen darauf hinzuweisen, dass dieses neue Gebilde für England schädlicher sei als etwa das alte Frankreich. Ja, man hat erhofft, schon damals, dass Preußen es gelingen könnte, vielleicht in einem langen Krieg Frankreich wieder zurückzuweisen. Aber man wollte nicht, dass etwa aus der preußischen Erhebung eine deutsche nationale Wiedergeburt oder gar ein neues deutsches Reich entstehen würde. So kam jene Zeit seit 1871 bis 1914, in der England ohne Weg gegen Deutschland zu kriegen hätte. Bei jeder Gelegenheit Deutschland anfeindete und anfederte. Sieht endlich der Weltkrieg aus, das Werk einer ganz kleinen Gruppe internationaler gewissenloser Streuke. Und England hat zu diesem Weltkrieg, der ist auch wieder nur führen konnte mit fremder Hilfe, die fremde Hilfe bekommen. Das ist so interessant, sich den ganzen Entwicklungsgang dieser britischen Weltmachtpolitik seit etwa 400 Jahren vorzustellen. Erst kam gegen Spanien mit Hilfe der Holländer. Dann kam gegen die Holländer mit Hilfe anderer europäischer Staaten, darunter auch Frankreich. Dann kam endlich gegen Frankreich mit Hilfe Europas. Dann endlich Kampf gegen Deutschland mit Hilfe Europas und der zur Verfügung stehenden anderen Welt. Der Weltkrieg, der 1914 und 18 Europa erschütterte, war aus der Gefolge britischer Staatskunst. Trotzdem nun damals die ganze Welt gegen Deutschland mobilisiert worden war, ist Deutschland tatsächlich nicht besiegt worden. Wir können das heute ruhig aussprechen. Ich möchte nicht Kritiker der Vergangenheit sein, dann, wenn ich eine Sache nicht besser gemacht habe. Heute aber stand ich als einer der geschichtlichen Männer, die eine Sache besser gemacht haben. Auf die Vergangenheit. Auf die Vergangenheit kritisch betrachten und beurteilen. Und ich kann nur sagen, der Erfolg des Jahres 1918 ist das ausschließliche Ergebnis einer seltenen Anhäufung persönlicher Unfähigkeiten in der Führung unseres Volkes. Eine einmalige Anhäufung, die in der Geschichte weder früher, bisher da war, noch in der Zukunft, das können die Herren glauben, sich wiederholen wird. Und trotzdem hat dieses Land, und hat der deutsche Soldat, über 4 Jahre lang einem Ansturm einer feindlichen Welt standgehalten. Und er hätte noch länger standgehalten, wenn ich als weiteres Moment dazu gekommen wäre, die damals noch vorhandene Gläubigkeit des deutschen Volkes in die Ehrenhaftigkeit einer übrigen demokratischen Welt und ihrer Staatsmänner. Diese Gutgläubigkeit des deutschen Volkes, die von vielen damals bedauert wurde, hat einen furchtbaren geschichtlichen Lohn erhalten. Und wenn nun heute Engländer kommen und glauben, dass es genügt, die alten Propagandawalzen des Jahres 17 und 18 wieder in das Grammophon einzulegen, um eine neue Wirkung zu erzielen, dann kann ich nur sagen, sie haben nicht vergessen, aber auch leider oder wie im Unglück nicht gelernt. Und darin unterscheiden sie sich nun vom deutschen Volk. Das deutsche Volk hat seitdem gelernt und es hat aber auch nicht vergessen. Es hat sich das Volk gelernt. Wir wollen dabei nicht leidlich sein. In der Geschichte sind einzelne Wortbrüche in der Vergangenheit schon oft geschehen. Was aber im Jahr 1918, 19, 20, 21 und so weiter stattfand, war nicht ein Wortbruch, sondern das waren Wortbrüche am laufenden Band. Nicht ein Wortbruch, sondern kein Wort hat man gehalten. Es ist eine große Nation noch nie so bedroht worden wie damals das deutsche Volk. Was hat man uns zugesichert? Was hat man diesem gutgläubigen Volk versprochen? Und was haben sie dann mit unserem Volke getan? ist ausgeplündert und ausgepresst. Man hat sich dabei eines fremden Staatsmanns bedient, eines Amerikaners, um eine größere Gläubigkeit beim deutschen Volk zu erzielen. Und vielleicht war das ja wohl auch die Ursache, warum das deutsche Volk auf diese ganzen Manöver hereinfiel. Allein, dass ich daher auch in dieser Hinsicht nun immunisiert worden gegen alle ähnlichen Versuche der Zukunft. Das deutsche Volk hat Jahr für Jahr damals Gelegenheit gehabt, über die Ehrenhaftigkeit demokratischer Zusicherungen, Versprechungen, demokratischer Worte und demokratischer Staatsmänner nachzudenken und Vergleiche anzustellen und das praktisch am eigenen Leibe nun zu prüfen. Und aus dieser Zeit ist ja endlich die nationalsozialistische Bewegung hervorgegangen. Wenn man nun sagt, warum haben sie sich auf eine ganz neue Ideologie gestürzt? Weil die alte jammervoll versagt hat. Nicht nur im Inneren. Gott, die Demokratie war bei uns ein miserables Gebilde. Wenn so 40, 50 Parteien konkurrieren mit ihren gewaltigen Weltanschauungsinteressen, die vom Besitz, von aus dem Niveau von Radfahrvereinigungen bis zum Hausbesitz und so weiter fortgehen, dann ist das schon an sich ein sehr schlechtes Bild. Aber davon ganz abgesehen, wenn wir wenigstens für diese erbärmliche innere demokratische Missgestaltung unseres Lebens nach außen hin belohnt worden wären, dann könnte man doch sagen, gewiss, im Inneren hat das Zeug ja versagt, aber nach außen, ihr habt doch wenigstens dafür eine anständige Behandlung bekommen. Im Inneren war das Ganze natürlich ein Witz, aber man hat euch wenigstens nach außen hin ernst genommen. Man hat wenigstens so getan, als wollte man euch ernst nehmen. Man hat euch wenigstens etwas erfüllt von dem, was man euch versprach, wenn ihr brave Demokraten nach dem Vorbild anderer sein wollt. Wenn wenigstens das der Fall gewesen wäre. Aber wen haben Sie denn 15 Jahre lang ausgeplündert? Wen haben Sie denn betrogen? Wen haben Sie denn erpresst? Wen haben Sie denn ausgeschunden? Etwa den nationalsozialistischen Staat, die deutsche Demokratie. Als ich 1918 nach Hause kam und den Winter 18 auf 19 und so durchlebte, da wurde mir natürlich wie vielen anderen klar, dass von der vorhandenen politischen Welt in Deutschland eine Neuerung nicht erwartet werden durfte. Und ich begann daher wie so viele andere zu suchen und es entstand die Konzeption, die später als Nationalsozialismus das deutsche Volk eroberte. Ausgehend von einer Erkenntnis. Die deutsche Nation ist gefallen, weil sie sich den Luxus erlaubte, ihre Kraft im Inneren zu verbrauchen. Nach einem ewiggültigen Gesetz hat dieser Kräfteverbrauch im Inneren ihre Kraft nach außen beseitigt. Sie hat dafür gehofft, die freundliche Sympathie der anderen zu erringen und sie hat nichts kennengelernt als den nackten Egoismus grausamster, niederträchtiger Finanzinteressenten, die nun auszuplündern anfingen, wo etwas auszuplündern war. Man durfte nichts anderes erwarten. Aber nun, die Würfel waren gefallen. Eine Schiene klar zu sein. Jeder Wiederaufstieg konnte überhaupt nicht von außen seinen Anfang nehmen, sondern nur von innen. Erst musste die deutsche Nation eine Konzeption erfahren ihres inneren politischen Kampfes, die es ermöglichte, die ganze Kraft Deutschlands wieder zusammenzufassen. Und zwar vor allem die idealistische Kraft. Und die idealistische Kraft, sie steckte, wie die Dinge lagen, damals ja nur in zwei Lagern. Im sozialistischen und im nationalistischen. Gerade die beiden Lager, die sie auf das Tödlichste gefederten und am Zacken bekämpften, diese beiden Lager mussten zusammengefügt werden zu einer neuen Einheit. Heute, meine Volksgenossen, da in Zeiten dieser Einigung Millionen und Millionen marschieren, erscheint das so selbstverständlich zu sein. Im Jahr 1918 und 19 erschien das als Ausgeburt einer kranken Fantasie. Man bemitleidet den Höchsten. Vielleicht aber, meine Volksgenossen, war das ein Glück. Hätte man mich damals ernst genommen, dann würde man mich wahrscheinlich vernichtet haben. Denn die Bewegung war ja viel zu klein, um einer solchen Vernichtung einen Widerstand entgegensetzen zu können. So war es vielleicht naturgewollt oder auch Gott gewollte Schicksal, dass man uns damals auslachte, verspottete und dass schon damals eine gewisse Propaganda sich über uns nur lustig machte und uns nur als einen Witz ansah. So gelang es allmählich, den ersten Keim und damit Kern einer neuen Volksgemeinschaft zu bilden in unserer Bewegung. Eine fast unglaubliche geschichtliche Erscheinung. Eingeleitet durch laute, unbekannte Menschen. Anhänger gewinnen, in erster Linie aus der breiten Masse auf den Volk gesetzt. Es ist nur in einem zweiten Staat dieser Prozess, diese als gelungen anzusehen, in Italien. Sonst bisher noch nirgends in Europa. In vielen Staaten sehen wir vielleicht einen Beginn. In einigen Demokratien, da erkennt man wohl die Bedeutung eines solchen Prozesses und man glaubt nur durch Schwindeleien Ähnliches erreichen zu können. Man vergisst darüber aber vor allem immer eines. Eine solche Neugeburt eines Volkes ist wirklich ein wunderbarer Vorgang. Ein Vorgang, der mehr Glauben voraussetzt als etwa sogenanntes abstraktes, geistreichendes Wissen. Und dass uns in den Jahren 18 und 19 und 20 und 21 allmählich dieser primitive Glaube der breiten Masse zuströmte, das bildete den ersten Kern unserer Bewegung. Das ließ damals diese kleinen Menschen, die aus den Betrieben, aus den Fabriken, aus den Bergwerken, von den Bauernhöfen, von den Kontoren und so weiter kamen, das ließ diese kleinen Menschen glauben an ihre Zukunft, an die Zukunft, diese Idee, diese Bewegung und an den späteren Sieg. Wir haben eine Erkenntnis damals vertreten. Wenn die deutsche Nation nicht ihre Stellung der Welt gegenüber repariert, das heißt wieder ein Machtfaktor ihres, dann wird Deutschland tatsächlich in kurzer Zeit 20 Millionen Menschen weniger haben. Denn das konnte man ja ausrechnen. Die Erwerbslosigkeit griff Jahr um Jahr um sich. Es kam damit erst recht die Ziellosigkeit und Planlosigkeit der nationalen Konzeptionen, der wirtschaftlichen Planungen. Der ewige Wechsel des Regimes verhinderte jede Voraussicht auf längere Zeiten. Projekte über 2-3 Monate Dauer hatten keinen Sinn mehr, weil der Betreffende von vornherein wissen konnte, dass er in 3 Monaten nicht mehr regieren würde. Der eine sagte, warum soll ich das wegräumen, was andere schlecht gemacht haben? Und der andere sagte, warum soll ich etwas besser machen, damit sich ein anderer dann hier hineinsetzt? Es wurde kein Grund mehr gefunden, überhaupt zu durchgreifenden, wirklichen Lösungen zu schreiten. Damit aber musste die nationale Ohnmacht zwangsläufig zunehmen, der wirtschaftliche Verfall sich ausdehnen, die Zahl der Erwerbslosen sich vergrößern, die Zahl der im Erwerbsleben Stehenden sich vermindern, die Belastung auf diese Schultern immer noch mehr erhöhen, ihre Tragfähigkeit damit vermindern und endlich musste darüber ein Zusammenbruch kommen, dessen Ende nicht abzusehen war. Aber es war schon anzunehmen, dass die gemütvolle und humane Prophezeiung des großen französischen Demokraten Clemenceau, dass wir 20 Millionen Menschen zu viel hätten, dass diese Prophezeiung verwirklicht würde. So entstand demgegenüber damit das Programm einer Zusammenfassung der deutschen Kraft mit der Zielsetzung, unser Lebensrecht nach allen Seiten hin zu wahren. Wir haben damit einen Weg gewählt, der zwischen 2 Extremen lag. Vorerst waren wir einem Extrem schon verfallen, dem liberal-individualistischen, dass das Individuum in den Mittelpunkt nicht der Betrachtung, sondern auch des ganzen Handelns stellte. Auf der anderen Seite stand Locken von unserem Volk, die Theorie der Menschheit, als universaler Begriff, die den Einzelnen allein verpflichtet. Und zwischen diesen beiden Extremen stand nun unser Ideal. Das Volk, in dem wir eine seelische und körperliche Gemeinschaft erblicken, die die Vorsehung gestaltet und damit gewollt hat, in die wir gesetzt sind und der wir allein unser Dasein meistern können. Und wir haben nun bewusst alle unsere Gedanken diesem Ziele untergeordnet, die Interessen diesem Ziel angepasst, alle Maßnahmen in Übereinstimmung mit diesem Ziel gebracht. So entstand die nationalsozialistische Gedankenwelt, die eine Überwindung des Individualismus darstellt, nicht etwa in dem Sinn, dass es die individuelle Fähigkeit beschneidet oder die Initiative des Einzelnen lähmt, sondern nur in dem Sinn, dass über der individuellen Freiheit und über jede Initiative des Einzelnen das gemeinsame Interesse steht. Dass dieses gemeinsame Interesse das Regulierende, das Bestimmende, wenn notwendig, das Hemmende, wenn notwendig, aber auch das Befehlende ist. Damit begannen wir einen Kampf damals gegen alle, gegen die Anhänger des individualistischen Prinzips, genauso wie gegen die Anhänger des Menschheitsgedankens. Und in diesem Kampf haben wir in 15 Jahren so allmählich die deutsche Nation erobert. Ich habe dabei immer die Auffassung vertreten, meine Mitbürger zu gewinnen. Und wenn diese Bewegung nach einem Jahr die ersten 10.000 Anhänger zählte und dann später immer wuchs, dann waren diese Anhänger ja durch Volksgenossen, die früher etwas anderes geglaubt hatten. In den Reihen meiner Partei marschierten ja doch nur Deutsche, die früher bei anderen Bewegungen waren. Hunderttausende Männer meiner SA, meiner SS waren früher Kämpfer in anderen Organisationen gewesen. Das heißt, wir haben sie alle überzeugt und erobert, indem wir sie innerlich gewonnen haben. Es war der größte Seelenkampf, der je in unserer Geschichte vielleicht ausgefochten worden war. Denn ich konnte ja keinen zwingen, mit mir zu gehen, in meine Organisationen einzutreten. Sie alle mussten innerlich überzeugt werden. Und nur aus ihrer inneren Überzeugung heraus haben sie dann die großen Opfer auf sich genommen. Dieser Kampf sollte... wirklich mit dem Geist, das heißt mit der Kraft der Rede, des Wortes, der Schrift und damit der Überzeugung geführt werden. Und nur dort, wo ein böswilliger Gegner sagte, im Geist kann ich euch nicht widerstehen, aber ich bin stärker als ihr. Weil ich euch im Geist nicht widerstehen kann, werde ich euch mit Gewalt Widerstand leisten. Nur dort allerdings habe ich als einziger Frontsoldat auf die Antwort gewählt, die der Gewalt gegenüber allein am Platz ist. Gewalt gegen Gewalt! So entstand die streitende Bewegung, die mit dem Geist focht, solange der andere bereit war, ebenfalls mit geistigen Waffen einzutreten. Der war auch nicht bevor zurückschreckte, sofort auch an die Gewalt zu appellieren, so wie der andere seinerseits glaubte, mit der Gewalt den Geist töten zu können. Wir hatten dabei die Gegner, die uns auch nach außen, der Emma, entgegengetreten sind. Eine Verschmelzung aller international fühlenden, denkenden und handelnden Personen aus allen Lagern. Wir kennen die damaligen Koalitionen, die gegen uns antraten. Und ich darf heute schon sagen, in diesem Geisteskampf sind wir ihrer überall Herr geworden. Denn als ich endlich zur Macht gerufen wurde, da kam ich unter der Präsidentschaft des Reichsgeneralsekretärs von Hindenburg als Reichspräsident auf legalem Weg infolge der stärksten Bewegung hinter mir stand zur Macht. Das heißt also, die sogenannte nationalsozialistische Revolution hat in der Demokratie, mit der Demokratie, die Demokratie besiegt. dafür auf drängigerem Weg alle Machtmittel gesichert. Auch heute stehe ich vor Ihnen aufgrund des Mandats der deutschen Nation. Als es irgendein sogenannter demokratischer Staatsmann heute besitzt. Als ich nun 1933 zur Macht kam, war unser Weg klar vorgezeichnet. Er war im Inneren genau bestimmt zu einem 15-jährigen Kampf, der uns in 1000 Kundgebungen dem deutschen Volk verpflichtet hatte. Und ich wäre ehrlos und würde verdienen, dass man mich steinigen würde, wenn ich auch nur einen Schritt von diesem Programm zurückgewichen wäre oder zurückweichen würde. Dieses Programm besagt gesellschaftlich gesehen, Herstellung der deutschen Volksgemeinschaft, Überwindung aller Klassen- und Standesvorurteile, Erziehung des deutschen Menschen zur Gemeinschaft, denn notwendig Brechung des Widerstandes derjenigen, die sich diese Gemeinschaft nicht fühlen wollen. Wirtschaftlich, Aufbau einer deutschen Nationalwirtschaft, die unter Anerkennung der Bedeutung der privaten Initiative doch das gesamte wirtschaftliche Leben dem allgemeinen Interesse unterstellt und unterordnet. Und glauben Sie mir, auch hier ist eine andere Zielsetzung nicht mehr denkbar. In Zeiten, in denen die Völker gezwungen sind, auf den Schlachtfeldern zur Verteidigung ihrer Interessen anzutreten und dabei keine Ausnahme machen können zwischen Völkern, die viel oder solchen, die wenig zu vertreten haben. In solchen Zeitläufen sind wirtschaftliche Vorteile oder Vormachtstellungen zu Ungunsten der Interessen der Allgemeinheit nicht mehr aufrechtzuerhalten. Wie überall, so ging ich auch hier den Weg der Belehrung, der Erziehung, des langsamen Anpassens, denn es war mein Stolz, diese Revolution durchzuführen, ohne dass in Deutschland auch nur eine Fensterscheibe zerstört wurde. Eine Revolution, die zu den größten Umwälzungen, die jemals auf der Erde geschahen, führt und die nicht das Geringste zerstört, sondern nur allmählich alles umstellt, die Weiche um Weiche neu ausrichtet, bis endlich diese ganze große Gemeinschaft ihren neuen Weg gefunden hat. Das war unser Ziel. Und genauso war es auch außenpolitisch. Und hier habe ich ein Programm aufgestellt. Beseitigung von Versailles. Man soll heute in der anderen Welt nicht blöde tun, als ob das etwa ein Programm wäre, das sich im Jahr 33 entdeckt hatte oder 35 oder 37. Die Herren hätten bloß über mich, statt dass ihr blödes Emigrantengeschwefel anhörten, einmal lesen sollen, was ich geschrieben habe. Und zwar tausendmal geschrieben habe. Öfter hat es kein Mensch erklärt und kein Mensch niedergeschrieben, was er will, als ich es getan habe. Und ich schrieb immer nieder, Beseitigung von Versailles. Weil wir uns was in den Kopf setzen, sondern weil Versailles das größte Unrecht und die niederträchtigste Misshandlung eines großen Volkes war, das je in jener Geschichte stattfand. Und weil ohne Beseitigung dieses Zwanginstrument der deutschen Vernichtung jede Lebenserhaltung unseres Volkes unmöglich gewesen wäre. Mit diesem Programm bin ich im Jahr 1919 als Soldat noch aufgetreten und habe darüber zum ersten Mal gesprochen. Und dieses Programm habe ich nun als ein feierliches, verpflichtendes Gebot von mir getragen, die ganzen Jahre des Kampfes um die Macht. Und als ich zur Macht kam, da sagte ich mir nun nicht, die demokratische Politiker, nun hat der Mohr seine Schuldigkeit getan, jetzt kann er gehen, sondern in dem Augenblick sagte ich mir, ich danke dir, mein Herrgott, dass du mich jetzt dorthin gebracht hast, wo ich endlich mein Programm verwirklichen kann. Ich wollte auch hier dieses Programm nicht mit Gewalt verwirklichen, sondern ich habe geredet, was ein Mensch nur reden konnte. Meine Reichstagsreden, die nicht irgendein demokratischer Staatsmann wegschwindeln kann vor der Geschichte, die sind Zeugnis dafür. Was habe ich ihnen für Angebote gemacht? Wie habe ich sie angebettelt, Vernunft anzunehmen und einem großen Volk nicht die Lebensexistenzmöglichkeiten zu beschneiden? Wie habe ich ihnen nachgewiesen, dass das für sie selber gar keinen Zweck hat, keinen Nutzen in sich trägt und sinnlos ist, der ihnen selber nur schadet? Was habe ich in diesen langen Jahren alles getan, um ihnen den Weg zu einer Verständigung zu erleichtern? Es wäre nie möglich gewesen, in dieses Wettrüsten zu kommen, wenn die anderen es nicht gewollt hätten. Ich habe ihnen Vorschläge unterbreitet. Aber es war doch so, dass jeder Vorschlag, der von mir bloß kam, sofort genügte, um eine gewisse jüdisch-internationale kapitalistische Clique sofort in Erregung zu versetzen. Genau wie die Volksgenossen wie bei uns früher in Deutschland selbst, wo auch jeder vernünftige Vorschlag von uns Nationalsozialisten schon primär abgelehnt wurde, weil er von uns kam. So war es auch hier. Meine Reichstagsreden vom 17. Mai 1933 und meine späteren Reden, meine zahllosen Kundgebungen in öffentlichen Versammlungen, alle meine Denkschriften, die ich damals verfertigte, die sind beherrscht von dem einen Gedanken, unter allen Umständen einen Weg zu finden, die Revisionen dieses Vertrages friedlich durchzuführen. Und dass dieser Vertrag ein niederträchtiges Dokument war, das haben doch seine Verfasser am Ende selbst zugegeben. Ja, die gaben sogar selbst zu, dass die Möglichkeit einer Revision offen gehalten werden sollte. Die haben dafür den Völkerbund bestimmt, das heißt also, die haben den Bock zum Gärtner gemacht. Dieser Völkerbund, der auf der einen Seite dazu da war, zu verhindern, dass dieser Vertrag revidiert wurde, der sollte auf der anderen Seite dann wieder für seine Revision zuständig sein. Zunächst waren wir nicht der Völkerbund und später war die deutsche Teilnahme im Grunde genommen nichts anderes als eine Ablieferung von jährlichen Zahlungen. Das war das einzige Positivum, das sich für Deutschland bemerkbar machte. Aber im Übrigen war ja Deutschland noch eine Demokratie. Und diese Demokraten von Berlin haben doch gebettelt. Sie rutschten doch in Genf buchstäblich vor diesem internationalen Forum auf den Knien und baten, gebt uns die Revision und die Revision. Es war alles vergeblich. Ich habe als Nationalsozialist nach wenigen Monaten gesehen, dass vor diesem Forum nichts mehr zu gewinnen ist. Ich habe dann allerdings die Konsequenz gezogen. Denn ich muss schon sagen, unsere Gegner, die haben uns anscheinend auch immer verwechselt mit den Leuten, mit denen sie seit dem November 1918 zu tun hatten. Mit diesen Leuten hat weder das deutsche Volk noch haben wir etwas gemein. Das war nicht Deutschland, das waren ein paar von Engländern und Franzosen und anderen Leuten ausgehaltene, miserable Subjekte, die sie bescheuert haben. Das war aber nicht das deutsche Volk. Das deutsche Volk hatte mit denen nichts zu tun. Und uns damit in Verbindung zu bringen, ist eine Beleidigung für uns. Wenn man also glaubte, gegen uns dieselben Methoden anwenden zu können wie vor den Novembermännern, dann allerdings, da waren sie irre. Da redeten sie dann selbstverständlich an den Dingen vorbei. Das durften sie von uns nicht erwarten, dass sie etwa nach Genf gehen und hier dauernd betteln und Dritte empfangen und wieder betteln. die vom Wenzeln da den einzigen deutschen Frontsoldaten mit den Verrätern des Jahres 1908 ein. Diese Novembermänner, die konnten nicht anders handeln, als sie unterwerfen. Denn sie waren ja in den Fesseln, in den finanziellen Fesseln dieser anderen Welt gefangen. Wir aber, wir hatten vor dieser anderen Welt ja keinen Grund, uns ihr vielleicht zu unterwerfen. Oder bilden sich vielleicht wirklich Engländer ein, dass wir etwa ein Minderwertigkeitskomplex Engländer gegenüber hätten, die notwendig es haben, eine Welt zu mobilisieren. Wir haben uns damals durch einen Schwindel, durch eine Lüge niedergezwungen. Aber die britischen Soldaten haben uns nicht niedergezwungen. Und es hat auch in dem Feldzug noch nicht den Anschein gehabt, als ob sich da etwas geändert hätte. Für uns war das also klar und für mich, dass wenn auf dem Weg der freiwilligen Abhandlung und Aushandlung in Genf nicht zu erreichen war und ist, dass wir uns dann von Genf entfernen. Ich habe mich noch in meinem Leben niemand aufgedrängt. Wer mit mir nicht sprechen will, der braucht es nicht. Ich habe es für Menschen notwendig. Hier sind 85 Millionen Deutsche und diese Deutschen brauchen es auch nicht, denn die haben eine gewaltige geschichtliche Vergangenheit. Die waren schon ein Weltreich, als England noch eine ganz kleine Insel war. Und etwas länger als 300 Jahre. Somit zwang man uns ja den Weg auf, den wir dann gegangen sind. Der Völkerbund, er hatte nur Hohn für uns übrig und Spott. Darauf entfernten wir uns. Die Abrüstungskonferenz, das Gleiche. Darauf verließen wir sie. Und nun sind wir den Weg gegangen, den wir zwangsläufig gehen mussten. Immer dabei besorgt, wenn irgend möglich doch zu einer Verständigung zu kommen. Und ich darf nur darauf hinweisen, dass es in einem Fall fast zu gelingen schien, nämlich mit Frankreich. Als diese Abstimmung stattfand und das Sagen bis zurückkehrte, da haben wir auch die Konsequenzen gezogen, sehr schwere Konsequenzen. Ich habe damals für das deutsche Volk auf jede weitere Revision im Westen verzichtet. Die Franzosen haben das so als selbstverständlich hingenommen. Ich habe dem damaligen französischen Botschafter einmal erklärt, Sie, das ist nicht so selbstverständlich, wie Sie sich das einbilden. Wir bringen hier um des Friedens willen ein Opfer. Wir bringen es. Aber wir wollen dafür wenigstens dann auch den Frieden erhalten. Das ist aber die Rücksichtslosigkeit dieser kapitalistischen Plutokraten in diesen Ländern in kurzer Zeit doch immer wieder zum Durchbruch gekommen, gefördert durch Emigranten, die ein Bild der deutschen Lage gaben, das natürlich nur verrückt war, aber geglaubt wurde, weil es angenehm zu sein schien, und dann selbstverständlich befruchtet durch den jüdischen Hass. Diese Koalition von kapitalistischen Interessen einerseits, jüdischen Hassinstinkten und den Rachgelüsten der Immigranten hat es fertiggebracht, immer mehr die Welt zu umnebeln, mit Phrasen zu umgarnen und gegen das heutige Deutsche Reich genauso wieder aufzuputschen wie gegen das Reich vor uns. Damals sagten sie, gegen das kaiserliche Deutschland Jetzt sagten sie gegen das nationalsozialistische Deutschland, in Wirklichkeit also gegen das jeweilige Deutschland. Nun allerdings war mein Entschluss auch feststehen, unter keinen Umständen von seinen Rechten etwas preisgeben. Denn man gibt hier nicht Theorien preis, sondern man gibt das Leben von Millionen Menschen in der Zukunft preis. Ich opfere nicht in meinem Programmpunkt, meines Parteiprogramms, sondern man opfert in so einem Fall die Zukunft einer Rasse. Und dazu ist niemand berechtigt. Außerdem, er tritt vor ein Volk hin und sagt, ich kann deine Interessen nicht vertreten, da muss eben ein anderer kommen. Wir sind aber nicht zur Macht gekommen mit dem Programmpunkt, wir sind bereit, Interessen der deutschen Nation preiszugeben, sondern ich bin gekommen mit dem Schwur, ich gebe keine Interessen preis. Es ist ja nicht so, meine Volksgenossen, dass etwa das Preisgeben von Interessen in einem Jahr für alle Zeiten dann die Ruhe bringen würde. Wir haben das im alten Deutschen Reich gesehen, das hat angefangen mit der Preisgabe von westlichen Reichsprovinzen und ging weiter und weiter und jedes Jahrzehnt hat neue Preisgaben gefordert, bis endlich Deutschland zertrümmert war und dann diese jahrhundertelange Ohnmacht über unser Volk kam. Ich bin demgegenüber entschlossen, von vornherein nicht einen Schritt zurückzuweichen. Als ich daher sah, dass in England die alten Kriegshetzer des Weltkriegs ihre verbrecherische Tätigkeit wieder aufnahmen, als die Herrn Churchill und Eden und Jeff Cooper und Corbelizer und so weiter und Van Zittat, unser großer alter Freund, und dann Chamberlain und Halifax, als diese alten Männer nun genau wie damals wieder mit ihrer Hetze begannen, da war ich mir darüber klar, dass es den Leuten nicht darum zu tun war, eine gerechte Verständigung mit Deutschland zu finden, sondern dass sie wieder glaubten, auf eine billige Weise, und zwar je schneller, umso leichter, Deutschland niederbrechen zu können. Was dann geschah, das wissen Sie nun, meine Volksgenossen. In diesen Jahren von 34 angefangen, habe ich nun gerüstet. Als ich im Reichstag, 39 im September, das Ausmaß der deutschen Rüstung bekannt gab, da hat diese andere Welt das nicht geglaubt. Verständlich. Denn wer selbst nur vom Plötz lebt, glaubt auch den anderen nur am Plötz. Aber wir haben das auch im Inneren schon erlebt. Auch hier haben meine Gegner mir nie etwas geglaubt. Wenn man sagt, dass der Prophet im eigenen Lande nicht gilt, dann möchte ich das dahin erweitern, dass seine Prophezeiungen nichts gelten. Das war bei mir immer so der Fall. Und jetzt geht es über unser eigenes Land hinaus. Wir erleben genau das Gleiche, meine nationalsozialistischen Mitkämpfer, was wir im Inneren erleben. Jede Prophezeiung von uns, die wurde ausgelacht. Jede Erklärung wurde als lächerlich hingestellt. Jedes Zukunftsbild als eine fantastische Chimäre gekennzeichnet und gebrandmarkt. Man hat über uns nur mit Spott und mit Lachen geurteilt. Ich kann nun nur dieser Welt sagen, ich habe doch gerüstet. Und zwar sehr gerüstet. Das deutsche Volk weiß es ja heute. Es weiß aber noch lange nicht alles. Es ist auch nicht notwendig. Es ist aber auch gar nicht notwendig, dass bei uns alles gesagt wird. Entscheidend ist, dass alles geschehen ist. Wir haben von den anderen nichts gefordert. Als Frankreich in diesen Krieg eintrat, da hatte es überhaupt keinen Grund. Es war einfach die Lust, wieder gegen Deutschland zu kämpfen. Allerdings, Sie sagten, wir wollen das Rheinland, wir wollen selbstverständlich jetzt Deutschland zersplittern, wir wollen wieder die Ostmark wegreißen, wir wollen Deutschland auflösen. Man hat sich in förmliche Fantasien der Vernichtung unseres Reiches hineingelebt, die ganz unwirklich sind im 20. Jahrhundert, im Jahrhundert des Nationalitätengedankens. Kindisch einfach das alles. Und England, ich habe England die Hand hingehalten, noch und noch. Es war geradezu mein Programmpunkt, mit dem englischen Volk zu einer Verständigung zu kommen. Wir hatten auch gar keinen Streitpunkt, überhaupt nicht. Es war ein einziger Punkt, Rückgabe der deutschen Kolonien. Und dabei sagte ich, das wollen wir einmal aushandeln. Auch die Zeit ist jetzt gar keine Zeit fest. Für England sind sie zwecklos, die Kolonien. Sie haben 40 Millionen Quadratkilometer. Was machen sie damit? Gar nichts. Es ist nur der Geist von alten Wucherern, die etwas besitzen, das sie hergehen wollen. Krankhafte Wesen, die sehen, dass ihr Nachbar nichts zu essen hat, selber das, was sie besitzen, nicht gebrauchen können. Es ist mehr hineinschütten, wenn notwendig. Aber krank werden bei den Gedanken, sie könnten ihm etwas abgeben. Noch dazu, ich habe nicht verlangt, was den Engeln gehört hat, sondern nur das, was sie uns geraubt und gestohlen haben im Jahr 1918 und 19. Und zwar geraubt und gestohlen gegen die feierliche Zusicherung des Herrn amerikanischen Präsidenten Wilson. Wir haben nichts von ihnen gefordert, haben nicht verlangt, immer gab ich ihnen wieder die Hand. Und trotzdem war alles geblieben. Die Gründe sind uns klar. Es ist eben doch die deutsche Einigung an sich. Sie hassen diesen Staat hier. Ganz gleich wie er aussieht, ob kaiserlich oder nationalsozialistisch, demokratisch oder autoritär, das ist ganz gleichgültig. Und zweitens, sie hassen vor allem aber den sozialen Aufstieg dieses Reiches. Und hier, da verbündet sich wirklich Herrschsucht auf der einen Seite mit gemeinsamem Egoismus auch nach innen. Wenn Sie sagen, heute, mit dieser Welt können wir uns niemals verständigen, das ist die Welt des erwachenden sozialen Gewissens, mit der Sie sich nicht verständigen können. Und da kann ich diesen Herren herüben und drüber dem Ozean nur eines sagen. Diese Welt wird am Ende die erfolgreiche sein in allen Völkern. Wird das soziale Gewissen zu schlagen beginnen. Sie können Kriege führen für ihre kapitalistischen Interessen. Aber die Kriege selbst werden letzten Endes die Wegbereiter sein der sozialen Erhebungen innerhalb der Völker. Ist unmöglich, dass auf die Dauer Hunderte von Millionen Menschen nach den Interessen von wenigen Einzelnen ausgerichtet werden. Auf die Dauer wird hier das größere Interesse der Menschheit über die Interessen dieser kleinen plutokratischen Geschäftemacher siegen. Wir haben Beweise dafür, dass es auch in den anderen Ländern auf diesem Gebiet heute bereits zu Krisen beginnt. Wenn englische Arbeiterführer jetzt plötzlich mit neuen sozialen Gedanken kommen, so abgedroschen und uralt, dass ich nur sagen kann, legen Sie sie wieder in die Kiste zurück. Das ist bereits abgelenktes Material von uns, schon längst überholt, meine Herren. Wenn Sie da wissen wollen, wie man so etwas macht, dann dürfen Sie nicht Programme nehmen, die bei uns in den 80er oder 90er Jahren etwa modern waren, sondern müssen Sie kommen und jetzt studieren bei uns. Da können Sie etwas lernen, meine Herren, wie man das macht. Aber immerhin, schon die Tatsache, dass man so etwas als Zielsetzung jetzt plötzlich angibt, ja, warum führen denn die Herren eigentlich Krieg? Erst sagten sie, um den Nationalsozialismus zu bekämpfen. müssen die Völker der Welt verbluten. Und jetzt plötzlich holen sie aus ganz zu unters liegenden Schubladen Programmpunkte unserer Vorvorgänger heraus. Weshalb denn das dann überhaupt? Das hätten sie billiger haben können. Aber es ist der Beweis, dass wir auch dort die Völker zu regen beginnen. Oder wenn beispielsweise ein Sturm in England ausbricht, weil ein Oberst, glaube ich, oder General erklärt, in diesem Lande, das heißt also das sozialfortschrittliche England, in diesem Lande kann man Offiziere aus unteren Schichten nicht gebrauchen, sondern Offiziere können nur aus den oberen Schichten geholt werden, die unteren Daumen da so nicht. Da kann ich nur sagen, sie regen sich auf, weil der das gesagt hat. Sie sollten sich aufregen, weil das nicht ist. Aber doch nicht nur deshalb, weil einer das endlich ausspricht. Es ist interessant, dass keiner sich dabei darüber aufregt, dass es in Wirklichkeit so ist. Das heißt also, dass tatsächlich dort nur aus dieser obersten Schicht Menschen etwas werden können. Darüber sollten sie aufregen. Doch nicht darüber, dass das einer jetzt dummerweise ausspricht im Kriege. Bei uns aber, wenn sie etwas lernen wollen, ist das schon längst behoben. Sie haben uns allerdings vor kurzem noch nachgewiesen, dass unsere Offiziere und Generale nicht taugen, weil sie alle zu jung sind und etwas angekränkt von nationalsozialistischem Gedankengut seien. Also auch etwa mit der breiten Masse zu tun haben. Unterdessen hat ja die Entwicklung schon gezeigt, wo die besseren Generale sitzen. Da drüben, im Haus. Dauert, wird das ein großes Unglück für England sein, denn man wird dann noch allerhand erleben. Plötzlich werden die Engländer überhaupt eine Kommission schicken, um unser Programm zu übernehmen. Das wird das Ende für das ganze Kampf sein. Dieses soziale Deutschland ist das, was diese Clique gemischt aus Juden und ihren Finanzleuten da drüben und ihren Geschäftemachern am meisten hassen. Demgegenüber steht unsere Außenpolitik und unsere Innen- und unsere Wirtschaftspolitik eisenklar fest. Es gibt nur ein Ausrichtungsziel, das heißt das Volk. Alle Wege, die wir betreten, müssen am Ende dort münden. Wir sind uns dabei darüber klar, dass wenn man nicht alles zerstören will, man nur mit vielen, vielen Kompromissen, mit vielen Nachsichtigkeiten diesen Weg betreten, beschreiten und einhalten kann. Aber die Bewegung ist ja auch nicht nur eine zeitliche Erscheinung eines Mannes. Ich habe schon früher, vor vielen Jahren im Kampf gesagt, der Nationalsozialismus wird die kommenden 1000 Jahre der deutschen Geschichte bestimmen. Der ist nicht mehr wegzudenken. Er wird erst dann vergehen. Er wird erst dann vergehen, wenn seine Programmpunkte Selbstverständlichkeit geworden sind. Früher nicht. Aber selbst im Krieg war noch die Möglichkeit einer Verständigung gegeben. Ich habe sofort nach dem Polenkrieg wieder die Hand gegeben. Ich habe gar nichts verlangt, weder von Frankreich noch von England. Das war umsonst. Ich habe dann sofort nach dem Zusammenbruch im Westen wieder England die Hand hingestreckt. Es hat mich eigentlich Keife empfangen und ein Geschreien. Sie spuckten förmlich auf mich los. Sie waren entrüstet. Auch gut. Es ist also alles umsonst. Die Finanzinteressen dieser Demokratien siegen über ihre wahren Volksinteressen. Das Blut der Völker muss also wieder in den Dienst des Geldes dieser ganz kleinen Interessentengruppe gestellt werden. So kam es zum ersten Kampf und so wird um dieser Kampf eben weitergehen. Ich darf aber doch zurückweisen schon eines sagen. Schon das Jahr, das hinter uns liegt und der letzte Teil des

und kampfähiges und kampfentschlossenes Deutschland. Wenn man aber andere Hoffnungen hat, so kann ich nur sagen, ich verstehe Sie nicht. Sie sagen, Italien wird abfallen. Die Herren sollen ja nicht Revolutionen in Mailand erfinden, sondern sie sollen aufpassen, dass bei ihnen selber keine Unruhen ausbrechen. Das Verhältnis Deutschlands und Italiens wird überhaupt von diesen Staaten nur so gesehen, wie sie das selber meistens zu tun kriegen. Also, wenn bei den Demokratien einer den anderen hilft, dann verlangt er dafür irgendetwas, Stützpunkte oder so, irgendetwas, das besitzt er dann. Als daher die Italiener Flugzeuggeschwader nach die Atlantikküste legten, da schrieben die englischen Zeitungen, dass die Italiener nun in unsere Kriegführung hineinreden und dass sie in der Zukunft auf dem Atlantik dafür einen Stützpunkt verlangen. Und jetzt, da wieder deutsche Geschwader in Sizilien sind, da sagen sie, dass Deutschland Sizilien wahrscheinlich jetzt beschlagnahmen wird. Die Herren können überzeugt sein. Mit diesem Mädchen, da kann man weder in Deutschland noch Italien einen Menschen bewegen. Es zeigt nur die krankhafte Geistlosigkeit der Leute, die so etwas in England verzapfen. Und vor allem, es zeigt nur, dass sie den Sinn dieses Krieges nicht begreifen, denn wir aber begreifen, wo wir England schlagen können, werden wir schlagen. Wenn Sie aber in einigen Misserfolgen unseres Partners jetzt bereits den Beweis Ihres Sieges sehen, dann verstehe ich gerade die Engländer nicht. Sie haben bisher in ihren eigenen Misserfolgen immer nur den Beweis für ihren großen Sieg gesehen. Die Herren können der Überzeugung sein, diese Rechnung ist eine Gesamtrechnung und sie wird am Ende dieses Krieges verglichen werden. Punkt für Punkt, Quadratkilometer um Quadratkilometer. Das ist die Überzeugung. Und neu was müssen die Überzeugung sein? Badutsch und ich, wir zwei sind weder Juden noch sind wir Geschäftemacher. Wenn wir zwei uns die Hand geben, dann ist das der Handschlag von Männern, die eine Ehre besitzen und nicht der Blase. Das wird, hoffe ich, auch im Laufe dieses Jahres den Herrn noch dämmern und klar werden. Vielleicht hoffen Sie auch auf den Balkan. Ich würde auch darauf nicht viel geben. Denn das eine ist sicher. Wo England in Erscheinung tritt, werden wir es angreifen. Und wir sind stark genug dazu. Vielleicht haben Sie die Hoffnung auf andere Staaten, die Sie noch hereinziehen. Ich weiß es nicht. Aber ich kann Ihnen, meine Parteigenossen und Parteigenossinnen, die Sie mich nun seit so vielen Jahren kennen, als einen besorgten Mann, der immer vorausblickt, nur die eine Versicherung geben. Jede Möglichkeit, die überhaupt denkbar ist, haben wir nüchtern abgewogen und in Rechnung gesetzt. Am Ende steht unser Sieg. Wir hoffen dann vielleicht noch etwas. Nicht mehr so stark auf den Hunger. Wir haben unser Leben organisiert. Wir wussten von vornherein, dass es im Kriege einen Überfluss natürlich nicht geben kann.

Der macht keine Fehler. Ich habe heute früh gelesen, dass ein englischer Mister, weiß nicht was, aber durch ein Verfahren ausgerechnet hat, dass sie im vergangenen Jahr, also im Jahr 40, 7 Fehler gemacht haben. 7 Fehler. Der Mann hat sich geirrt. Ich habe es nachgerechnet. Ich habe nicht 7 Fehler gemacht, sondern 724. Aber ich habe weitergerechnet und meine Gegner haben 4.385.000. Er kann mir das glauben. Ich habe es genau nachgerechnet. Wir werden mit unseren Fehlern schon weiterkommen. Wenn wir in diesem Jahr so viele Fehler machen wie im Vergangenen, und wenn ich so viele Fehler mache wie im Vergangenen, dann werde ich am Ende dieses Jahres meinem Herrgott auf den Knien danken, dass er mich nur 7 Fehler hat machen lassen. Und wenn meine Gegner so viel Gescheites machen wie in diesem vergangenen Jahr, werde ich auch zufrieden sein. So gehen wir jetzt in das neue Jahr hinein. Mit einer gerüsteten Wehrmacht wie noch nie in unserer deutschen Geschichte. Solange denn die Zahl der Divisionen gewaltig vermehrt worden, der Gehalt wurde verbessert, die ungeheure einmalige Kriegserfahrung bei Führer und Mann verwertet und ausgewertet. Denn es ist gearbeitet worden und wird unentwegt gearbeitet. Die Ausrüstung ist verbessert. Unsere Gegner werden sehen, wie sie verbessert wurde. Zur See wird in diesem Frühjahr der U-Boot-Krieg beginnen. Und wir werden auch dort dann bemerken, dass wir nicht geschlafen haben in diesen 6 Monaten. Und die Luftwaffe wird desgleichen ihre Vorstellung besorgen. Und die gesamte Wehrmacht wird die Entscheidung so oder so erzwingen. Unsere Produktion ist auf allen Gebieten eine gewaltige Steigerung. Was andere planen, ist bei uns Wirklichkeit. Das deutsche Volk aber steht gefasst hinter seiner Führung, im Vertrauen zu seiner Wehrmacht und bereit, das zu ertragen, was das Schicksal nun einmal von ihm fordert. Das Jahr 1941 wird dessen bin ich überzeugt, das geschichtliche Jahr einer großen Neuordnung Europas sein. Das Programm kann kein anderes sein als Erschließung der Welt für alle, Brechung der Vorrechte Einzelner, Brechung der Tyrannei, gewisser Völker und besser noch ihrer finanziellen Machthaber. Und endlich wird dieses Jahr mithelfen, dann wirklich die Grundlagen für eine Völkerverständigung und damit eine Völkeraussöhnung zu sichern. Und nicht vermeiden möchte ich auch den Hinweis noch darauf, wenn ich schon einmal, nämlich am 3. September im Deutschen Reichstag, sah, dass nämlich am 1. September 1939, dass nämlich, wenn, wird nicht die andere Welt von dem Judentum in einen allgemeinen Krieg gestürzt wird, das Judentum damit seine Rolle in Europa ausgespielt haben wird. Sie mögen auch heute noch lachen darüber, genauso wie sie früher lachten über meine inneren Prophezeiungen. Die kommenden Monate und Jahre werden erweisen, dass ich auch hier richtig prophezeit hatte. Schon jetzt aber sehen wir, wie unsere Rassenerkenntnis Volk um Volk ergreift. Und ich hoffe, dass auch die Völker, die heute noch in Feindschaft gegen uns stehen, eines Tages ihren größeren inneren Feind erkennen werden und dass sie dann doch noch in eine große gemeinsame Front mit uns eintreten werden, der Front einer arischen Menschheit gegenüber der internationalen jüdischen Ausbeutung und Völkerverderbung. Dieses Jahr, das seit dem 30. Januar nun hinter uns liegt, war das Jahr größter Erfolge, allerdings auch vieler Opfer. Wenn auch im Gesamten die Zahl der Toten und der Verletzten klein ist gegenüber allen früheren Kriegen, so sind doch für jede einzelne Familie, die davon betroffen wurde, die Opfer schwer. Unsere ganze Zuneigung, unsere Liebe, auch unsere Fürsorge gehört denen, die diese Opfer bringen mussten. Sie haben das erlitten, was Generationen vor uns immer auch bringen mussten. Opfer brachte aber auch sonst jeder einzelne Deutsche. Gearbeitet hat die Nation auf allen Gebieten. Gearbeitet hat in Ersatz des Mannes vor allem die deutsche Frau. Es ist ein wunderbarer Gemeinschaftsgedanke, der unser Volk beherrscht. Dass dieser Gedanke in seiner ganzen Kraft uns im kommenden Jahr erhalten bleibt, das sei der Wunsch des heutigen Tages. Dass wir für diese Gemeinschaft arbeiten wollen, das sei unser Gelöbnis. Dass wir im Dienste dieser Gemeinschaft den Sieg erringen, das ist unser Glaube und unsere Zuversicht. Und dass der Herrgott in diesem Kampf des kommenden Jahres uns nicht verlassen möge, das soll unser Gebet sein. Deutschland, Sicherheit!